Sie hören nun ein Interview zum Hörspiel Great Depressions zwischen dem Hörspielregisseur Leon Haase und der Psychoanalytikerin Prof. Dr. Leutzinger-Bohleber. Ich freue mich nun, Ihnen Frau Prof. Leutzinger-Bohleber vorstellen zu können. Herzlichen Dank, dass Sie für ein Interview zu uns in den Hessischen Rundfunk gekommen sind. Frau Prof. Leutzinger-Bohleber war 15 Jahre lang Leiterin des Sigmund Freud-Instituts in Frankfurt am Main, international renommierte Psychoanalytikerin und Depressionsforscherin und hat zudem langjährige Erfahrung als Therapeutin. Liebe Frau Prof. Leutzinger-Bohleber, in der Steinzeit gab es gänzlich andere Anforderungen an die Menschen als heute. Glauben Sie, dass es damals dennoch schon Depressionen gab? Ich vermute es, weil Depressionen gehören zu häufigen seelischen Reaktionen. Wir sprechen davon, dass es eine pathologische Trauerreaktion ist auf Verlusterfahrungen. Und auch Menschen in der Steinzeit haben nahe Bezugspersonen verloren, Kinder oder Partner, oder sie haben innere Verluste zu verarbeiten gehabt. Vielleicht wollten sie ganz besonders gute Jäger sein, haben daneben geschossen. Wenn das dann immer passiert, dann verliert man ein inneres Selbstidealbild. Auch das kann ein Auslöser von Depression sein. Zudem gibt es interessante evolutionsbiologische Erklärungen von Depression, die sogar sagen, dass für Primaten eine depressive Reaktion einen Überlebensvorteil hat. Also wenn ein kleines Primatenkind seine Mutter verliert oder sein Muttertier, dann durchläuft es ähnliche Phasen, die schließlich zu Depressionen führen, wie wir das auch von Kindern kennen. Also zuerst kommt eine Protest- und Wutreaktion. Also das Kind schreit und will so das Muttertier wieder herholen. Wenn das aber nicht sofort passiert oder nicht in kurzer Zeit passiert, dann verstummt das Kind und macht sich klein, duckt sich, versteckt sich und friert ein. Es wird ganz leise und das ist eine Überlebensstrategie, weil es dann nicht gefressen wird. Sonst, wenn es weiterschreien würde, käme dann ein anderes Raubtier und würde es fressen. Also darum ist die Depression auch eine neuro- oder evolutionsbiologische Komponente. Und das könnte ein weiterer Grund sein, warum es ja die häufigste Volkskrankheit ist. Es geht ja um die Verarbeitung des Suizids seines Bruders. Mhm. Und er findet ein Arbeitsheft von ihm als 10-11-Jähriger, wo er eine Dinosaurier- oder eine Neandertaler-Geschichte schreibt. Und sich da als Jäger fantasiert, der ziemlich brutal einen Hirsch ermordet. Das ist an sich eine Geschichte, die jetzt psychologisch von außen gesehen nicht sonderlich auffällig ist in diesem Alter. Also weil die Kinder da oft sich mit früheren Zeiten, mit Heldentum beschäftigen. Wenn man etwas rein interpretieren könnte, könnte man schon darauf kommen, die Art, wie er das beschreibt, wie brutal er diesen Hirsch umbringt, dass ihn da eventuell das Motiv des Umgangs mit menschlicher Destruktivität und Aggression damals schon beschäftigt hat. Mhm. Was in der Vorpubertät häufig ist, aber bei Depressiven gehört die Aggressionsproblematik immer auch zentral dazu. Also um das sehr einfach zu sagen, aggressive Impulse, die in dieser Geschichte noch gegen das Tier, gegen außen gehen, werden in der Depression gegen sich selber gerichtet, weil man es nicht ertragen kann, dass man so in Anführungszeichen böse, destruktive Impulse in sich trägt. Wodurch werden diese destruktiven Strömungen von sich selbst dann gegen sich selbst gewendet? Ja, Depressive sind in der Regel sehr sensible, eigentlich auch moralisch hochaus differenzierte Menschen. Und sie ertragen das nicht, eben der Gedanke, dass wir alle leider, wie uns aktuell der Ukraine-Krieg nochmal so vor Augen führt, diese mörderisch destruktiven Impulse in uns tragen, die wir alle eigentlich nicht haben wollen. Und es ist eine berühmte Arbeit von Freud in einem Briefwechsel mit Albert Einstein, der hat sich damit beschäftigt, warum Krieg? Und hat es als Kulturleistung bezeichnet, dass uns, wie er sagt, der Krieg unangenehm ist, dass wir Krieg verachten, nicht mehr wollen, weil eben die Kulturleistung eigentlich ist, auf diese mörderischen, destruktiven Impulse, die beim Neandertaler zum Überleben ganz direkt gehörten im Auswald, weil wir uns die eigentlich in Zeiten des Atomkriegs überhaupt nicht mehr leisten können, sondern die sublimieren müssen und vielleicht wissenschaftliche Diskurse führen, heftig, oder eben uns streiten, aber eigentlich die destruktive Seite versuchen müssen zu kontrollieren. Und das führt bei den Depressiven dazu, dass sie das Gegenüber schützen von den eigenen destruktiven, aggressiven Fantasien und das eher dann gegen sich selber führen. Also der Bruder hat sich ja umgebracht. Und der Suizid heißt ja auch Selbstmord, also das Selbst wird ermordet, anstatt vielleicht eben die eigene Aggression und Vitalität gegen außen zu richten, um Konflikte zu lösen. Malte Scholz wirft in unserem Hörspiel Great Depressions aus seiner persönlichen Perspektive ja auch die Frage des Echtseins, des Authentischseins auf. Welche Zweifel gibt es in der Depression an diesem Gefühl? Also wodurch entstehen diese Zweifel, dass man echt ist, dass man neben sich steht quasi? Also das hat mit dieser, wir nennen das die Psychodynamik der Depression zu tun. Also eine Dynamik, die ich gerade beschrieben habe, hat mit den Schuldgefühlen zu tun. Wir nennen das das Über-Ich, also wo unser Wertesystem enthalten ist, wo wir uns eben verbieten, andere umzubringen. Du sollst nicht töten, steht schon in der Bibel. Es gibt aber noch eine andere Struktur, die psychoanalytisch gesehen sehr wichtig ist, innerlich im Werteraum, das sind die eigenen Ideale. Und da, wenn man diesen Idealen nicht genügt, dann hat man ein Schamgefühl. Die Ideale sind in unseren westlichen Gesellschaften immer spezifischer geworden, auch im Bereich der Authentizität. Also implizit wird mindestens von Intellektuellen, aber im Grunde genommen von den allermeisten Menschen in unseren westlichen Kulturen etwas erwartet, wie dass sie einzigartig sind, originell sind, unverwechselbar, also ihr Leben in einer ganz besonderen, unverwechselbaren Weise gestalten und nicht einfach sich einfügen in eine Masse, wo sie verschwinden und einer von Hunderttausenden sind. Und das schafft einen anderen Druck auf die innere seelische Situation, die zu etwas führt wie einer Erschöpfungsdepression. Also der Soziologe, der französische Soziologe Alain Ehrenberg hat von der Erschöpfungsdepression gesprochen. Also dass viele Menschen heute nicht mehr nur wegen Schuldgefühlen an Depressionen erkranken, sondern weil sie sich schämen, dass sie aus dem eigenen Selbst eben nicht ein authentisches, ganz besonderes Leben gestalten und dass das zu einer großen Erschöpfung führen kann. Sein Bruder hat sich nach dem 40. Geburtstag ja das Leben genommen. Und da denkt man als Fachfrau an so etwas wie einen Bilanzsuizid. Also wir erfahren im Hörspiel, dass er zum Beispiel keine Partnerin hatte, dass er allein oder Partner, also dass er auf jeden Fall allein lebte, dass sein jüngerer Bruder heiraten wird und dass er ihm noch Glück gewünscht hat und gesagt hat, er freut sich auf die Heirat. Aber es könnte durchaus sein, 40 eignet sich in unserer Kultur dafür, so einen ersten Rückblick zu haben. Was habe ich erreicht, beruflich, persönlich, mit meinen Werteidealen? Und es könnte sein, dass das ein Grund war, der ihn in den Suizid geführt hat, weil er die Diskrepanz zwischen dem, was er sich vielleicht erträumt hat, authentisch, groß, originell, kreativ zu sein und dem, was er wirklich real das Gefühl hat, hat er geschafft, dass diese Diskrepanz zu groß ist und er dann die Schamgefühle nicht mehr ausgehalten hat und es sich dann entschieden hat, nicht weiterzuleben. Und auf der anderen Seite der Umgang von Malte Scholz, also dem Schauspielenden mit seiner Depression, wie sehen Sie diese Form der Bilanzierung in einem Hörspiel? Ich denke, es ist vielleicht immer noch nicht so bekannt, was für eine zerstörerische Wirkung ein Suizid hat für die ganze Familie, besonders auch auf Geschwister. Er ist der jüngere Bruder. Also meistens können sich die nahen Bezugspersonen von einem Suizid, wenn man genau hinguckt, nie erholen. Es zerstört wirklich auch ein Stück weit sein Leben, das Leben der Angehörigen. Und da finde ich es eine enorme kreative Leistung von ihm, dass er sich diesem Thema aktiv zuwendet, natürlich dann auch mit dem Hörspiel als Schauspieler. Aber er hat ja, er schreibt das, ich weiß nicht, ob das autobiografisch ist, ob ich das richtig verstanden habe, oder ob das jetzt nur der Protagonist im Schauspiel ist. Es ist eine zum Teil autobiografische Arbeit, zusammen mit dem Regisseur Jan-Philipp Stange entstanden im Studio Naxos. Aber grundsätzlich schöpft der Text aus einer biografischen Begebenheit. Also die Positionen, die erzählt, sind performativ echt. Also es kommt auch ein Klinikaufenthalt vor und ein Breakdown in der Adoleszenz, ja. Und das sind ja Möglichkeiten auch der Behandlung. Also ich habe 2 große Depressionsstudien durchgeführt und eine Motivation ist, weil mich das als Fachfrau so beschäftigt, dass wir oft Menschen haben, die erst zwischen 50 und 60 überhaupt mal therapeutische Hilfe suchen. Dabei wissen wir, dass Depressionen die Tendenz haben zu chronifizieren. Und wenn man beim ersten depressiven Problem, wie er das macht, therapeutische Hilfe sucht, oder halt die Kränkung erträgt, in eine Klinik zu gehen, wenn es nicht anders geht. Meistens ist es gar nicht nötig, sondern kann man ambulant helfen. Dann sind die Behandlungschancen eigentlich sehr, sehr groß. Aber die Stigmatisierung, psychotherapeutische Hilfe zu holen, ist leider immer noch da. Wenn Sie sagen, die Hilfe kommt meistens zu spät, an welchem Moment sollte man für sich selbst oder könnte man für sich selbst erkennen, dass man jetzt Hilfe bräuchte? Ich glaube, es ist fast eine philosophische Frage. Also, dass depressive Verstimmungen, also wer heute nicht ein bisschen depressiv traurig ist, wenn wir gar nicht wissen, was mit unserer Welt passiert jetzt, da würden wir auch merkwürdig nicken und sagen, was ist mit dem los? Lässt er eine menschliche Katastrophe gar nicht an sich nennen? Also depressive Verstimmungen. Oder dass man traurig ist, wenn man jemanden verliert, wenn es zu Trennungen kommt. Oder als junger Mensch diesen schwierigen Weg durchlaufen muss, bis man endlich weiß, wie, in welcher Art man leben will, mit wem, in welcher Beziehungsform. Wenn man da gar nie Traurigkeit oder depressive Verstimmungen erlebt, dann ist es eigentlich auch ein krankhaftes Zeichen. Schwierig ist, wenn, das gilt eigentlich für alle seelischen Probleme. Wir haben ein ganz breites Spektrum von Gefühlen. Also von Freude erleben, Ekel, Ärger, Wut, aber eben dann auch Trauer. Wenn eines von diesen Affekten absolut dominiert und vorherrschend wird, also wenn man sich überhaupt nicht mehr freuen kann, wenn man keinen Ärger erträgt, wenn man sich nicht mehr distanzieren kann und auch mal Ekel empfindet und sich abwendet, sondern wenn man nur noch in einem Schleier der Traurigkeit ist und das über Wochen hinweg, wenn also quasi die Affektmodulation, also das Erlebnis der verschiedenen Affekte eingeschränkt wird und man nur noch im Nebel lebt, dann bräuchte man Hilfe. Meistens gehen körperliche Symptome damit einher, also Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit, der Verlust an Interesse von irgendetwas und natürlich die Selbstzweifel, Scham und Schuldgefühle. Wenn das über längere Zeit, also es gibt diagnostische Kriterien, das muss man als Laie nicht wissen, das lernt jeder Psychologe oder jeder Arzt. Das sind so Diagnostiksysteme wie das ICD-10 nennt man das oder das DSM-5. Das kann man dann abklären. Aber man sollte das ernst nehmen. Also wenn man einfach nicht mehr richtig im Leben ist, sondern wie in einer Watte ist. Und das beschreibt er im Hörspiel, dass man den Eindruck hat, dieser Bruder ist irgendwo ein bisschen abgekapselt gewesen. Er hat vielleicht eine Rolle gespielt, man hat ihn emotional nicht mehr so richtig erreicht. Und vielleicht noch ein letzter Aspekt. Also wir haben natürlich gesellschaftliche Normen, also besonders bei Männern auch, dass man Gefühle eher nicht zeigt. Ja? Und dann so ein cool sein, ein souverän sein, das wird ein Stück weit idealisiert, also über den Sachen stehend, oder? Kompetent, männlich und so weiter. Und das könnte aber eigentlich eine Depression verstecken, wenn man den Menschen überhaupt nicht mehr emotional erreicht. Das ist, also wenn einem jemand anschimpft, es gibt Krach, es gibt auch dann wieder lustige Zeiten, dann ist das vielleicht aufregender, anstrengender, aber es ist gesünder. Ja. Als wenn man nebeneinander herlebt und den anderen nicht mehr erlebt und jeder tut so, wie wenn ihn noli me tangere, oder wenn ihn nichts angeht. Das ist eigentlich sozial fast der wichtigste Indikator, dass irgendwas nicht stimmt, wenn man die nahen Bezugspersonen emotional einfach nicht mehr erreicht. In der jetzigen Leistungsgesellschaft haben Sie gemeint, dass es deutlich schwieriger sei, den Erwartungen zu entsprechen und dadurch Depressionen leichter entstünden. Und in der Steinzeit wiederum waren Depressionen wahrscheinlich auch gegenwärtig, um den Überlebenskampf zu schaffen. Wie war es denn dazwischen? Also kurz vor der Leistungsgesellschaft, kurz nach der industriellen Revolution. Das ist natürlich eine Frage, die ich in zwei Sätzen beantworten kann. Ja. Also da gibt es natürlich ganze Bibliotheken dazu. Und es ist immer noch eine wichtige Diskussion, ob die Depressionen wirklich zugenommen haben. Im Moment. Oder erkannt wurden jetzt. Das ist das Problem, ja. Also wie gesagt, ich glaube, was relativ gesichert ist, ist, dass sie immer zum Menschsein gehörten, sich aber unterschiedlich gezeigt haben. Und da ist eine lange Entwicklung von der Steinzeit bis jetzt, oder? Da haben wir auch noch das Mittelalter, oder? Wo man als Frau zum Beispiel auch nicht ganz zu lebendig und lebenslustig sein durfte sonst. Und auch relativ wenig dokumentiert wurde eventuell. Sonst landet man ja eventuell auf dem Scheiterhaufen mit der Hexenverbrennung. Also da war ja die Lebendigkeit, die Lebensfreude war religiös in gewissen Kreisen absolut tabuisiert und war gefährlich und wurde dann eben zum Beispiel über den Hexenkult wurde das bekämpft. Also es ist ein großes Thema. Dass es heute einfach gerade, weil es eine Krankheit eigentlich ist, die auch eine stille Seite hat. Also ADHS, hyperaktive Kinder, das war ein großes Thema vor ein paar Jahren. Das betraf vor allem Jungs, das sind Kinder, die sich wehren, die Zoff machen, ja. Wir haben viel mehr eigentlich Bedenken über die Kinder, die verstummen, die nicht auffallen. Aber die sind halt auf den ersten Blick so pflegeleicht, ja. Und darum sucht sich halt die Seele manchmal auch Formen, ja, die sozial auf den ersten Blick zuerst funktionaler sind. Stimmt aber nicht, solche Kinder bleiben zum Beispiel weit unter ihrem Leistungsniveau. Sie sind häufiger krank, sie haben weniger Freunde. Ganz abgesehen von der Lebensqualität für die Kinder selber. Aber es passt vielleicht eben schon zu dieser extravertierten, also Christopher Lasch hat von der narzisstischen Gesellschaft gesprochen, dass es eben dann Menschen, die sensibel sind, die Kummer mit sich tragen, mit Verlusterfahrungen nicht fertig sind, dass die eine stille Form der seelischen Krankheit suchen. Was würden Sie Menschen raten, die an Depressionen erkrankt sind? Es ist doch einfach heute eher ein positives Zeichen, wenn man sich und seine Seele ernst nimmt und nicht zu lange wartet, professionelle Hilfe zu holen. Es gibt leider natürlich auch viel Scharlatanangebote, aber inzwischen gibt es verlässliche Strukturen, Beratungsstellen für jedes Alter. Die Krankenkassen haben einen Schlüssel von kompetent ausgebildeten Therapeuten. Es ist keine Schande, sich bald Hilfe zu holen. Und am Anfang, je schneller man sich Hilfe holt, desto niederschwelliger kann die Hilfe sein und desto effizienter ist sie. Wenn es schon sehr chronifiziert ist, man kann immer noch was machen. Das haben wir in dieser Studie gesehen, das ist das Erfreuliche. Und zwar sowohl unsere verhaltenstherapeutischen Kollegen als auch wir Psychoanalytiker, wir können chronisch depressiven Menschen helfen. Das konnten wir gut nachweisen. Aber man sollte es gar nicht zur Chronifizierung kommen lassen, wenn es geht. Ja. Ich hätte noch eine letzte Frage, und zwar, ob Sie noch was zum Hörspiel selbst, also zur künstlerischen Auseinandersetzung, zu der Art, wie die Umsetzung war, sagen möchten. Mich hat sie sehr beeindruckt, auch als Versuch, weil ich als Klinikerin einfach weiß, wie gefährlich ein Suizid auch für die Geschwister ist. Und dass das jemand auf diese Weise versucht zu verarbeiten mit allen künstlerischen Mitteln, die er hat. Ich fand es auch sehr originell, auch einfach auch interessant zum Anhören, dass es natürlich Kunst ist und nicht die Realität. Also wenn man mit depressiven Menschen arbeitet, da sieht das oft eben nicht so spektakulär aus. Ja. Da wird viel geschwiegen, es wird viel gelitten. Die Seele braucht Zeit, ja. Aber es ist auch gut, dass man im kulturellen Bereich, im Medienbereich über diese Krankheit spricht. Tausend Dank für das wundervolle Interview. Ich danke Ihnen, und ich hoffe, dass das Hörspiel von vielen gehört und diskutiert wird.